und lange resigniert. Müde und erschöpft, das Schicksal obstruiert. Ich seh, wie ihr nur noch dahin vegetiert. Keine Ziele, keine Träume, was funktioniert. Was hinter der Fassade verborgen bleibt, ist ein tiefes Sehnsucht. We'll be right back.